Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die gibt ich als alle Liebesworte. Ich lieb sie nicht mehr, ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine. Sie selber alle Liebesworte, ist Rose und Lilie und Taube und Sonne. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine, die Heine. Kuss von ihrem Mund, den sie mir an. ich wolle nicht, und wenn das Herz auch bricht. Ich sah dich ja im Traume und sah die Nacht in deines Herzens Raume. Ich sah dich an mir in deinem Herzen Pflicht. Ich sah mein Lieb, wie sie nur elend ist. Ich grolle nicht, ich grolle nicht. Und wüsstest die Blumen, die kleinen, wie tief verwundet mein Herz. Sie würden mit mir weinen, zu heilen meinen Schmerz. Und wüsstest die Nachtigallen, wie ich so traurig und krank. Sie ließen völlig erschallen, erquickenden Gesang. Und wüssten sie, mein Wille, die goldenen Sterne lang. Sie kämen aus ihrer Höhe und sprechen Trost herein. Sie alle können's nicht wissen, nur eine kennt meinen Schmerz. Sie hat ja selbst zerrissen, besten, besten Mann, der in den Weg gelaufen, der übrigens übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu, und wem sie uns passieren, dem bricht das Herz entzwei. Wachte auf und die Träne floss noch von der Wange herab. Ich hab im Traum geweint. Wachte auf und ich weinte noch lange bitter. Right. dürf ich mich zu Riesen, die sie müssen noch stärker sein. Als wie der starke Christoph ihn dort zu Köln rein, die sollen den Tag fortfahren und fängen ins Meer hinab. In solchem großen Sarge großes